Das sind unsere Themen: Einbruch im Gymnasium, Tanzturnier des TKW und Spatenstich für Südumgehung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie Carolina Pfau. Den berufsbildenden Schulen Nienburg fehlen Lehrkräfte. Die Kreishandwerkerschaft machte darauf aufmerksam, dass es zu wenig ausgebildete Berufsschullehrer im gewerblich-technischen Bereich und viele anstehende Pensionierungen gäbe. Darum haben sich Vertreter der Kreishandwerkerschaft kürzlich mit Landespolitikern getroffen. Sie wiesen zum Beispiel darauf hin, dass andere Bundesländer mit finanziellen Anreizen auf die Mangelsituation reagiert haben. Die Landtagsabgeordneten wollen sich schnellstmöglich um eine Lösung kümmern. Gestern fiel der erste Spatenstich für die Nienburger Südumgehung. Seit 2009 beschäftigt dieses Thema Politik, Verwaltung und die Planungsbüros. Mitte 2018 soll das Bauprojekt für die circa 3 Kilometer lange Straße dann endlich abgeschlossen sein. Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes freut sich nach 6 Jahren Planungszeit über den Baubeginn. Wenn man so lange daran gearbeitet hat und die 6 Jahre sind ja, wenn man so will, der engere Planungszeitraum. Wir sind ja eigentlich schon seit 2 Jahrzehnten am Thema Südring dran. Und dann ist es natürlich auch ein Meilenstein, jetzt wirklich mit dem Spatenstich zu signalisieren, es geht los. 2 Männer haben in der Nacht zum Donnerstag ein Gymnasium in Hoya verwüstet. Die beiden Täter drangen durch das Öffnen eines Toilettenfensters in das Gebäude ein und entleerten mehrere Feuerlöscher in der Mensa und in den Fluren. Die beiden Männer sind kurz nach der Tat gefasst worden. Sie standen mit 2,08 und 1,25 Promille unter Alkoholeinfluss. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unklar. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Tanzsportabteilung Schwarz-Weiß des TKW Nienburg veranstaltet am kommenden Samstag die diesjährigen Adventsturniere. Im Wesersaal treten dann Paare der Seniorenklasse 1 und 2 Steinhardt an. Sportwart Volker Konrad freut sich auf einen spannenden Nachmittag. Die Erfahrung der letzten Jahre hat einfach gezeigt, dass Tänzer aus dem gesamten norddeutschen Raum nach Nienburg kommen. Wir versuchen dann den Wesersaal vom Weserschlösschen dann auch immer ein klein wenig weihnachtlich herzurichten, um den Besuchern und auch den Tänzern, die von weit her kommen, dann auch ein tolles Event zu bieten. Los geht es am Samstag um 14 Uhr. Gestartet wird dann mit der D-Klasse. Das Turnier der A-Klassen ist für etwa 18 Uhr angesetzt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.